trink kein Kaffee, ich nehm Tee, Liebling. Mag mein Toast nur leicht gebräunt. Du erkennst mich am Akzent, sei unbesorgt. Bin ein Engländer in New York. Sieh mich gehen auf der Fifth Avenue. Ein Spazierstock mit mir führen. Nehm ihn immer mit zum Walk. Bin ein Engländer in New York. Oh, bin ein Fremder hier. Bin legal auf Fremder hier. Bin ein Engländer in New York. Oh, bin ein Fremder hier. Bin legal auf Fremder hier. Bin ein Engländer in New York. Wenn Manieren es machen sollen, wie man so sagt, ist er der Held von diesem Tag. Es braucht einen Mann, der Ignoranz erfährt und lacht. Sei du selbst, hör nicht hin, was man sagt. Oh, bin ein Fremder hier, bin legal auf Fremde hier, bin ein Engländer in New York. Oh, bin ein Fremder hier, bin legal auf Fremde hier, bin ein Engländer in New York. Anstand und Bescheidenheit kann führen nicht zu Bekanntheit, am Ende könntest du der Einzige sein. Sanftmut und auch Abstinenz sind dieser Gesellschaft fremd, heller soll es nachts der Kerzenschein. Ein Kampfdress, um ein Mann zu sein, braucht mehr als nur den Waffenschein. Stell deine Feinde und vermeid sie, wo es geht. Ein Gentleman rennt niemals, er stets geht. Wenn Manieren es machen sollen, wie man so sagt, ist er der Held von diesem Tag. Es braucht einen Mann, der Ignoranz erfährt und lacht. Sei du selbst, hör nicht hin, was man sagt. Sei du selbst, hör nicht hin, was man sagt. Sei du selbst, hör nicht hin, was man sagt. Sei du selbst, bin hör nicht hin, was man sagt. Bin egal, der Fremde hier. Sei du selbst, hör nicht hin, was man sagt. Sei du selbst, bin ein nicht hin, was man bin egal auf Fremde hier. Sei du selbst, nicht hin, was man sagt. Sei du selbst, bin ein nicht hin, was man bin egal auf Fremde hier. Sei du selbst, nicht hin, was man sagt. Sei du selbst, bin ein nicht hin, was man bin egal auf Fremde hier. Sei du selbst, nicht hin, was man sagt.